anders aus? Hast dich verändert, das fiel mir gleich auf. Ich weiß nicht genau, was es ist, doch du bist nicht mehr der, der du warst. Du hast irgendeinen anderen Blick, nicht mehr so fröhlich, nicht mehr so verrückt. Du scheinst so bedrückt, als wär ein Stück von dir jetzt nicht mehr da. Was du sagst, es zeigt mir nicht, was du fühlst, es hat einfach nichts damit zu tun. Du hast wohl geglaubt, man merkt es nicht, dass du dich betrügst, hey, deshalb frage ich dich nun, wo ist dein Feuer hin? Von vorn, wer du eh schon mal warst. Es ist noch da, es ist noch nicht ganz weg, ganz tief vergraben in dem besten Versteck. Glaub mir, es ist nicht wichtig, machst du nicht alles richtig, sei nur du selbst. Und was du sagst, es zeigt mir nicht, was du fühlst, es hat einfach nichts damit zu tun. Wohl geglaubt, man merkt es nicht, dass du dich betrügst, hey, deshalb frage ich dich nun, wo ist dein Feuer hin? Wo ist dein Feuer hin? Wo ist dein Feuer?